Ja. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Weißt du, es heißt im Psalm 2, Vers 4, heißt es, der im Himmel thront, lacht. Halleluja. Der im Himmel thront, lacht. Weißt du, da darfst nie vergessen, welche Position du in Jesus Christus hast, auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Weißt du, du hast eine Position in Jesus, die weit über all den anderen Mächten und Gewalten, weit über all den anderen Dingen in der Welt ist. Du hast eine Position im Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 15. Betet der Apostel Paulus, dass wirklich unsere Augen des Herzens dafür geöffnet werden, indem er sagt, ich lese mal vor, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, also in uns, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, also in dir, weil Christus ist in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und zwar hoch über jede Gewalt und hoch über jede Macht und hoch über jede Kraft und hoch über jede Herrschaft. Und hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles, sag mal alles, alles, weißt du, da ist nichts ausgeschlossen. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Halleluja. Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist und wir seine Gemeinde sind und wenn Jesus als das Haupt mit dem Leib natürlich eine Einheit bildet, weil Haupt und Leib sind immer eine Einheit, und wenn das Wort sagt, dass jede Macht, jede Gewalt und jede Herrschaft unter den Füßen von Jesus ist, dann heißt es, dass jede Macht und jede Gewalt und jede Herrschaft auch unter unseren Füßen ist. Und dass wir genauso wie er, beziehungsweise dass wir in ihm und mit ihm hoch über jede Gewalt und hoch über jede Macht und hoch über jede Herrschaft erhöht sind. Halleluja. Autorität haben. Und deswegen sage ich euch, ihr Lieben, wir haben gut lachen. Halleluja. Und wir sprechen zum Berg und wir sprechen nicht über den Berg. Weißt du, sprich nicht über Corona, sondern sprich zur Corona. Sprich zu dem Virus, dass er stirbt. Sprich zu den Infektionszahlen, dass sie runtergehen. Sprich zu der Angst der Menschen, dass sie weicht. Sprich zum Berg und er wird sich ins Meer verpflanzen. Sprich nicht über den Berg. Weißt du, die unterschiedlichen Meinungen hier und da sind letztendlich nicht wirklich so interessant, sondern letztendlich ist interessant, was die Söhne und Töchter Gottes in dem Bewusstsein, wer sie sind, in Christus sprechen. Und ich sage dir, wir sprechen und diese Infektionsrate geht runter und diese Pandemie endet, sowohl was den Virus angeht, als auch was die Panik und was die Angst angeht, weil die neue Schöpfung, weil die Söhne Gottes Autorität und Herrschaft haben und versetzt sind an diesen himmlischen Ort, an dem sie gut lachen haben und an dem sie auch in vollkommenen Frieden ruhen können. Halleluja. Weißt du, und das ist auch so wichtig in dieser Zeit. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen. Ich bin ja gerade hier in meinen Stunden bei dem Generalthema Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit. Und ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass ein Kennzeichen dieses Zeitalters der Herrlichkeit ist das, dass unser Fleisch zur Ruhe kommt und dass der Geist beginnt, aktiv zu werden. Wir leben jetzt zu Beginn dieses dritten Jahrtausends, wenn wir die biblische Zeitrechnung nehmen von der Schöpfung von Adam und Eva an, wenn wir die biblische Zeitrechnung nehmen, leben wir zu Beginn des siebten Jahrtausends. Und 1000 Jahre sind wie ein Tag beim Herrn, also leben wir zum Beginn des siebten Tages. Und das Wort Gottes sagt, am siebten Tag ruhte Gott von seinen Werken. Und das Wort Gottes ermutigt uns in Hebräer 4, Vers 9 bis 11, dass wir in dieselbe Ruhe durch Glauben eingehen sollen. Denn in dieser Ruhe kann Gott so erst so richtig übernehmen und so richtig wirksam werden. Und ich glaube, wenn es eine Zeit gab, wo Gott uns wirklich ermutigt und wo es uns wirklich leicht macht, in die Ruhe Gottes einzugehen, dann ist es diese Zeit, wo die Welt zur Ruhe kommt, wo allein schon, weißt du, der Verkehrslärm, wir waren, Irina und ich, wir waren vor ein paar Tagen, waren wir auf einem Berg über der Stadt Stuttgart, wo du einfach den Blick auf die Dächer von Stuttgart hast und haben von dort oben runter gebetet. Und weißt du, es war so interessant, das ist relativ nah an der Innenstadt dieser Berg und wir sind da schon öfters gewesen und normalerweise ist es so, wenn du auf diesem Berg da bist, dann hörst du einfach dieses laute Rauschen, das von der Stadt kommt, weil einfach so viel Verkehr ist. Wir waren zur Zeit bis Berufsverkehr sogar da und da ist normalerweise so ein lautes Rauschen, aber weißt du, du merkst plötzlich, der ganze Lärm der Stadt ist so zurückgefahren. Ich meine, es waren schon noch ein paar Autos unterwegs, aber für Berufsverkehr war praktisch fast nichts los und es war einfach dieser ganze Lärmpegel der Stadt war so runtergefahren. Weißt du, und da wurde mir so bewusst, weißt du, es ist nie einfacher gewesen, wirklich in diese Ruhe Gottes einzugehen, als jetzt. Und weißt du, die Ruhe Gottes ist tatsächlich die Basis dafür, dass du als ein Sohn der Herrlichkeit, als eine Tochter der Herrlichkeit im Übernatürlichen hervorkommen kannst. Weißt du, diese Schule, Glory Life Schule, ist ja die Schule für übernatürliche Weltveränderer. Und unser Motto ist, ein ganzes Jahrhundert mit der Herrlichkeit Gottes prägen. Ja, wenn Jesus nicht vor Ende dieses Jahrhunderts wiederkommt, was durchaus sein kann. Aber das ist nicht unsere Planung, sondern wir sagen einfach, solange wir da sind, prägen wir das Jahrhundert mit der Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, ein wesentlicher Schlüssel, und das hängt mit der Freude im Herrn total eng zusammen, weil die, weißt du, wenn der Teufel es nicht schafft, dir die Freude zu rauben, dann kannst du auch viel leichter zur Ruhe kommen, mitten in allen Herausforderungen. Du kannst in diesen Frieden eingehen, du kannst in diese Ruhe eingehen. Und ich habe mich mal unterhalten mit einem Mann Gottes, der über Jahrzehnte sehr stark im Übernatürlichen gebraucht worden ist bereits, jetzt schon ein bisschen älter ist, schon Anfang 60, aber immer noch stark gebraucht wird. Und er hat gesagt, ich habe mal mit der Frau von Gordon Lindsay gesprochen. Gordon Lindsay war einer der Figuren damals in der Voice of Healing Erweckung in den 50er Jahren, hat mit William Branham zusammengearbeitet. Also er hat viele, viele Diener Gottes, die einfach stark im Übernatürlichen aktiv waren, begleitet und gesehen. Und Frieda Lindsay, seine Frau, die hat ihn um Jahrzehnte überlebt und hat einfach diese Männer Gottes immer bei sich zu Hause beherbergt, einfach damals in dieser Voice of Healing Revival. Und dieser Mann Gottes hat einfach die Frieda Lindsay, als sie schon sehr alt war, getroffen und hat sie einfach gefragt und hat gesagt, kannst du mir sagen, Frieda, du hast diese ganzen Männer Gottes, die einfach im Übernatürlichen wirksam geworden sind und wo gewaltige Zeichen und Wunder passiert sind, Tote auferweckt wurden und Kranke gesund wurden. Du hast sie alle beobachtet. Was würdest du denn sagen? Was ist der Schlüssel für ihren Dienst? Was hast du beobachtet? Was ist der Schlüssel? Und sie hat wie aus der Pistole geschossen, Frieda Lindsay hat wie aus der Pistole geschossen geantwortet und gesagt, Ruhe. Ruhe. In anderen Worten, alle diese Diener Gottes, alle diese Männer Gottes, alle diese Söhne der Herrlichkeit hatten gemeinsam, dass ihr übernatürlicher Dienst letztendlich aus der Ruhe Gottes hervorgekommen ist. Das heißt, aus einem tiefen Ruhen in seiner Herrlichkeit, aus einem tiefen zur Ruhe kommen in ihm. Und das habe ich, letzte Woche habe ich darüber gesprochen und ich möchte heute weitermachen mit diesem Thema, die Herrschaft der neuen Schöpfung. Denn diese Herrschaft kommt hervor aus der Ruhe. Und wir sind gerade dabei, ich hatte, bevor ich dieses Thema Ruhe zwischengeschoben hatte aus aktuellem Anlass, war ich bereits dabei, über dieses Thema zu sprechen, unter dem Oberthema Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit, über dieses Thema Herrschaft der neuen Schöpfung zu sprechen. Weißt du, das, worüber du zur Ruhe kommen kannst, darüber hast du Herrschaft. Wenn du zur Ruhe kommen kannst in Bezug auf deine Situation, die du jetzt gerade hast, dann ermöglichst du dem Geist Gottes in dir, der in dir ist durch Jesus Christus, das ist der Geist Jesu Christi in deinem Geist, du ermöglichst ihm die Oberhand zu gewinnen und damit den Plan Gottes und den Sieg Gottes über den Umstand effektiv werden zu lassen, in Wirksamkeit zu bringen. Ruhe bringt dich in Herrschaft. Wenn du ruhig werden kannst über eine Situation, du hast es vielleicht schon so oft gehabt, du wusstest in einer bestimmten Situation nicht, was du tun sollst, was du machen sollst, hattest keine Klarheit, du warst wie hin und her geschossen, Gedanken waren da und du hattest keine Klarheit. Aber in dem Moment, wo du deine Seele zur Ruhe gebracht hast, in Gott, im Schauen auf ihn, im Schauen auf Jesus, plötzlich kommt diese zarte, leise Stimme, dieses sanfte Ziehen in deinem Geist, in deinem Innersten und es wird dir klar und du bekommst Klarheit. Ja? Du kommst in ihm zur Ruhe. Aus der Ruhe heraus passieren die gewaltigsten Dinge, die gewaltigsten übernatürlichen Dinge. Und ich kann das aus meinem eigenen Dienst und meinem eigenen Leben sagen. Wir haben ja auch die letzten Jahre gewaltige Wunder schon erlebt und erleben sie weiterhin. Das ist der Hammer, gerade die letzten Wochen. Auch hier habe ich wieder einen Stapel mit Wundern, die gekommen sind die letzten Tage. Einfach, es ist gewaltig, was Gott tut, einfach in diesem Dienst und durch, einfach durch das, was wir tun, auch über einen Livestream, was an Wundern passiert, ist gewaltig. Tausende von Wundern bis hin zu Totenauferweckungen, die passiert sind, sind geschehen. Und ich kann dir wirklich das bestätigen. Der Schlüssel dazu ist tatsächlich zu lernen, aus der Ruhe Gottes herauszuleben. Aus der Ruhe kommst du in Herrschaft. Halleluja. Und die Freude, von der wir es gerade hatten, von der der Christian gesprochen hat, die Freude hilft dir, in die Ruhe reinzukommen, weil die Freude bringt dich in diese Herrschaftsposition. Die Freude bringt dich in die Position drüber. Und dann kannst du in die Ruhe Gottes eingehen und dann kannst du deine Herrschaft wahrnehmen, die du in Christus hast. Und weißt du, aus diesem Zustand der Ruhe Gottes kommt hervor, was Jesus gesagt hat in Johannes 14,12. Diejenigen, die an mich glauben, man könnte auch sagen, diejenigen, die in meinem Wort zur Ruhe kommen, denk mal drüber nach, Definition von Glauben, diejenigen, die in meinem Wort und ja, über meinem Wort zur Ruhe kommen, in meinem Wort zur Ruhe kommen, die werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Halleluja. Preis den Herrn, weil ich zum Vater gehe, hat Jesus gesagt. Also Jesus Christus hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Er, der erstgeborene Sohn, das wurde zum Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist und gestorben ist, sodass viele Söhne hervorkommen konnten. Und weil wir jetzt viele Söhne sind und die Frauen sind immer mit dabei, mein Buch Söhne der Herrlichkeit ist nicht frauenfeindlich, sondern die Frauen sind immer mit dabei. Das theologische, biblische Wort ist Söhne. Die Frauen sind genauso Söhne wie die Männer, genauso wie die Männer, die Braut Christi sind, genauso wie die Frauen. Ja, also es gibt da kein Geschlecht. Also, diese Söhne der Herrlichkeit, die hervorgekommen sind und hervorkommen immer noch, bis Jesus wiederkommt, hervorkommen aufgrund des erstgeborenen Sohnes, der zum Samenkorn geworden ist, gestorben ist, um viel Frucht zu bringen. Diese Söhne der Herrlichkeit haben in sich, wenn sie einfach in Gott zur Ruhe kommen und aus dieser Ruhe heraus beginnen zu handeln, sie haben in sich das Potenzial, weil sie nicht nur einer alleine sind, sondern viele sind, haben sie das Potenzial, die ganze Erde zu bedecken mit der Herrlichkeit, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, mit der Manifestation der Herrlichkeit Gottes und tatsächlich Zeichen und Wunder zu vollbringen, die noch über das hinausgehen, was sogar zur Zeit von Jesus selber passiert ist, weil er der Einzige war, der Erstgeborene, er musste der Einzige sein am Anfang. Und er musste zum Vater gehen, er musste diese Erde verlassen, damit wir als viele hervorkommen könnten und tatsächlich in diesen Wunderdienst eintreten könnten und die Manifestation der Herrlichkeit Gottes noch multiplizieren könnten im Vergleich zu dem, was zu den Lebzeiten von Jesus offenbar geworden ist. Weißt du, wir demonstrieren die Herrschaft des neuen Lebens in Christus über das alte Leben. Halleluja. Der Teufel hat keine Macht über die neue Schöpfung. Weißt du, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, sagt das Wort Gottes. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn du die Basisbibelübersetzung nimmst von 2. Korinther 5, 17, dann liest du folgendermaßen, dann heißt es da nämlich, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt, er gehört bereits in diese Welt, von der in Offenbarung 21 die Rede ist. Ich habe am Sonntag auch darüber gepredigt, im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Dann gehört er bereits zu dieser Welt, in der es kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, nichts mehr gibt, sondern nur noch Herrschaft über all das, was ihm natürlich ist. Halleluja. Kinder, ihr seid aus Gott, hat Johannes zu seinen Leuten gesagt. Er hat gesagt, ihr seid aus Gott und ihr habt sie überwunden. Ihr habt die Begrenzungen, ihr habt die Dämonen, ihr habt all das, was diese alte Schöpfung ausgemacht hat und bestimmt hat. Ihr habt sie überwunden, denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. In anderen Worten, die neue Schöpfung ist ein Meister über die alte Schöpfung. Halleluja. Und zwar deswegen, weil der den größten Feind der alten Schöpfung, beziehungsweise den größten Feind überhaupt, der Schöpfung überhaupt, nämlich den Tod besiegt hat, weil der in der neuen Schöpfung lebendig ist. Halleluja. Und weil wir dieselbe DNA haben wie er. Preist den Herrn. Und das Zeitalter der Herrlichkeit, über das wir hier sprechen, als Söhne der Herrlichkeit, das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, in dem diese grenzenlose Herrschaft durch die Söhne der Herrlichkeit demonstriert wird, also durch dich und durch mich. Halleluja. Und die Folge dieser Demonstration der Herrschaft, der Herrlichkeit Gottes in dieser neuen Schöpfung, die Folge ist das, was dann die alte Schöpfung, also Menschen, die noch unter dem Machtbereich der Welt sind, was sie dann Wunder nennen. Weißt du, unter den Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung sind es Wunder, aus der Perspektive der neuen Schöpfung heraus, ist es normal, weil die neue Schöpfung herrscht über die alte Schöpfung. Ja, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und größere darüber hinaus. Sie werden die Wunder tun, sie werden die Zeichen tun, sie werden all diese machtvollen Demonstrationen der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung tun, damit die Welt erkennt, jawohl, da gibt es eine andere Welt, da gibt es eine andere Dimension. Und diese Söhne, diese Christen, diese, die an Jesus glauben, sie sind tatsächlich Träger dieser zukünftigen Welt, sie sind Träger dieser zukünftigen Herrlichkeit. Und was dann hervorkommt, sind Wunder und sind Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung. Und wir haben in den letzten Stunden uns bereits einige Bereiche angeschaut. Wir beginnen mal mit der ersten Folie nochmal. Ich wiederhole einfach nochmal ganz kurz. Und wir machen noch ein paar aktuelle Zeugnisse natürlich, die wiederum dazu passen, zu diesen Bereichen. Ja, die Herrschaft der neuen Schöpfung schließt natürlich die Herrschaft über den Bereich der Materie ein. In der zukünftigen Welt Gottes hat die Materie den Gesetzmäßigkeiten des Geistes zu gehorchen und nicht der Geist den Gesetzmäßigkeiten der Materie. Und wenn die neue Schöpfung, wenn wir als Christen, wenn wir als Söhne Gottes eintreten in unser Erbe, wirklich in unser volles Erbe, wirklich in diese volle Dimension hinein, dann wird das Ergebnis sein, dass Wunder, die Ärzte zum Beispiel als Wunder bezeichnen würden, also Heilungswunder, das ist der erste Punkt, Heilungswunder hervorkommen. Ich hatte euch schon einige Beispiele dafür gegeben, einfach Heilung von medizinisch unheilbaren Krankheiten, Heilung von MS, von Diabetes, von Parkinson, von Krebs, all diese Dinge sind eine Folge der Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung. Halleluja. Kreative Wunder hatten wir uns angeschaut. Kreative Wunder, wo Dinge umgeformt werden müssen, wo Dinge neu geformt werden müssen, wo Dinge nicht in der Ordnung Gottes waren. Kommen Sie zurück in die Ordnung Gottes, da wo die neue Schöpfung, da wo wir als Söhne Gottes eintreten, in unsere Bestimmung, Knochen, Sehnen, Bänder, Organe müssen gehorchen dem Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes in der Herrlichkeit Gottes sprechen. Wenn wir sagen, Rücken werde gerade in Jesu Christi Namen, dann gehorcht die Materie der Herrlichkeit Gottes, die mit uns fließt und die mit uns wirksam wird und die uns umgibt. Und sie gehorcht damit den Kräften der zukünftigen Welt. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe gerade jetzt vor zwei Tagen oder drei Tagen habe ich wieder einen Wunderbericht dazu bekommen, dass das illustriert. Und zwar schreibt eine Frau, sie sagt, vom Mai 2019 ein nachträglicher Wunderbericht, schreibt sie jetzt. Sie sagte, sie hatte einen Skoliose-Knick am Rückgrat seit ihrer Kindheit. Durch das Heilungsgebet eines Ältesten von euch wurde es begradigt, wurde dieses Rückgrat, wurde diese Skoliose begradigt. Der Orthopäde, welcher ein Ultraschallbild machte, bestätigte dieses. Halleluja. Gott sei alle Ehre. Amen, schreibt sie. Preist den Herrn. Das ist ein typisches Beispiel für ein kreatives Wunder. Oder letzten Sonntag zum Beispiel im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst kam gleich im Anschluss an den Gottesdienst oder sogar noch während dem Gottesdienst kam das Zeugnis von jemand und sie schrieb, dass sie am Dreikönigstag dieses Jahr zwei Rippen sich hinter der linken Brust gebrochen hatte und seither hat sie nicht richtig Luft bekommen, war erschöpft durch das flache Atmen, hatte Schmerzen, die von den Rippen auf den Bauch und die Rippen gegenüber ausstrahlen. Und im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst letzten Sonntag über Livestream ist sie reingegangen, einfach in diesen Bereich der Herrlichkeit. Wir haben das heilende Wort gesprochen und dann schreibt sie, jetzt habe ich eben Gymnastik gemacht, springe, hüpfe und atme, sagt sie. Amen, praise the Lord, ich bin geheilt. Grüße aus Schwäbisch Hall, preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Halleluja, ist Gott nicht gut? Das sind die kreativen Wunder Gottes. Genau das Gleiche gilt im umgekehrten Bereich. Dinge können neu kreiert werden, aber Dinge können sich natürlich auch auflösen. Auflösungswunder sind ebenfalls ein Bereich, der die automatische Folge ist dieser Herrschaft der neuen Schöpfung. Und da habe ich jetzt auch vom letzten Sonntag ein Zeugnis. Eine Frau schrieb, während des Herrlichkeits- und Wundergottesdienstes sah sie, wie wenn Gott mit einer Nadel in ihren Bauch reinpieksen würde. Und der Bauch ist geschrumpft. Halleluja. Das ist übernatürlicher Fettverlust. Preist den Herrn. Jetzt über Livestream, sogar das. Preist den Herrn. Also, auch in der Corona-Zeit kannst du dir das Geld für einen Schönheitschirurgen sparen. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Materialisierung und Rematerialisierungswunder. Das ist auch ein Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung. Auch da haben wir wieder ganz aktuelle Zeugnisse. Das ist schon interessant, was Gott einfach alles tut. Halleluja. Hier haben wir eine Frau, die schreibt, das hat sie jetzt auch gerade am letzten Sonntag beim Herrlichkeits- und Wundergottesdienst erlebt oder kurz vor dem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Sie schreibt hier, seit 14 Tagen vermisse ich ein für mich wichtiges Kleidungsstück, das einfach verschwunden war. Es tauchte von allein nirgends auf. Vor wenigen Tagen sagte ich es meinem Vater im Himmel, dass ich deswegen Hilfe brauche. Heute früh, also am Sonntag früh, wachte ich auf, nachdem ich zuvor erfolglos überall gesucht hatte. Und genau dieses Kleidungsstück lag fein zusammengelegt auf meinem Wäschekorb oben auf. Es lag gestern, als ich ins Bett ging, noch nicht dort. Preist den Herrn. Das hat Jesus gemacht. Ich war und bin voller Dankbarkeit. Preist den Herrn. Halleluja. Herrschaft im Bereich der Materie. Ich gehe diese Bereiche jetzt schneller durch, weil alle, die schon Glory Life Schüler waren, jetzt auch im März, Februar und so weiter, haben schon einige Stunden auch zu diesen einzelnen Bereichen gehört. Wenn du jetzt neu in die Schule dazugekommen bist, dann kannst du ja vielleicht die Anfrage stellen, dann kannst du die letzten zwei Lehrstunden zu diesem Thema dir noch runterladen lassen und dann kannst du das noch hören, einfach weil ich da jetzt ein bisschen schneller drüber gehe. Ja, ich gehe einfach weiter mit dem Bereich übernatürlicher Reparaturwunder, ja? Übernatürliche Reparaturwunder. Gott kann kreativ Geräte reparieren. Auch da habe ich die letzten Tage wieder interessante Wunderberichte bekommen. Gott kann kreativ, da wo es im Natürlichen nicht möglich ist, kann er Dinge reparieren und Dinge in Ordnung bringen. Und zum Beispiel, hier schreibt jemand, ich habe vor einiger Zeit, sicher schon einige Monate her, eine Predigt von Ihnen angehört. Das kam gerade vorgestern, dieses Zeugnis. Leider weiß ich nicht mehr, welchen Titel sie hatte. Habe sie mal bei einem Glory Life Abend in Augsburg als Willkommensgeschenk erhalten. Sie sagten in dieser Predigt, dass man Krankheiten, Gebrechen und auch Probleme in materiellen Dingen, zum Beispiel kaputter Kühlschrank, im Namen Jesu befehlen kann und so weiter. Und diese Botschaft habe ich während einer Autofahrt angehört und sie dann gleich an meinem Auto ausprobiert. Das rechte Vorderrad hat immer so laut gebrummelt, ganz so, als ob das Radlager im Eimer wäre. Ich habe in Jesu Namen befohlen, dass das Brummen, das laute Geräusch aus dem Zeitpunkt, aus dem Grund und aus dem Ort verschwinden soll. Das war das, was ich gelehrt hatte in dieser Stunde. Und dass die göttliche Ordnung, so wie es Gott den Ingenieuren eingegeben hat, wiederhergestellt werden soll. Resultat, das Brummen, laute Geräusch war weg. Halleluja. Preist den Herrn. So ist es im im Raum des Geistes. Oder jetzt hier vom letzten Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, auch jetzt vom Sonntag, schreibt eine Frau und sagt, Gott macht auch Druckerwunder. Während des Livestream-Gottesdienstes von heute, also es war jetzt am Sonntag, hat er meinen aufgegebenen Drucker, der kein Schwarz mehr druckte, wiederhergestellt. Und es wird so bleiben. Alle Ehre ihm. Halleluja. Das sind Reparaturwunder, übernatürliche Reparaturwunder, Naturwunder, Wunder in der Natur, hatte ich auch schon drüber gesprochen. Bewahrungswunder, wo du übernatürlich bewahrt wirst. Ich hatte das Zeugnis erzählt von dem Mann, der einem Auto frontal, wo ein Auto frontal auf ihn zufuhr, aber und die Straße zu eng war, um auszuweichen. Aber anstatt dass es einen frontalen Zusammenstoß gab, ist das Auto einfach durch ihn durchgefahren und er hat nur ein leichtes Streifen an der Schulter gespürt. Jemand von Glory Life Augsburg. Preist den Herrn. Vermehrungswunder. Halleluja. Auch dafür hatte ich Beispiele genannt. Oder dann die nächste, der nächste Teil der Folie. Machen wir den nächsten Teil der Folie rein. Genau. Immunität, das ist jetzt ein ganz wichtiges Wunder, das wir gerade jetzt in dieser Zeit brauchen. Ja? Immunität gegen Krankheiten, Gifte, Verletzungen ist ein Herrschaftszeichen. Ja? Markus 16, 17 kündigt das ganz klar an. Er sagt da ganz klar, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Schlangen aufheben und sie werden Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Das heißt, da gibt es offensichtlich etwas im Geist, was wie eine übernatürliche Immunität auch für deinen Körper wirkt. Ich glaube, jetzt in dieser Zeit sollten wir das so in Anspruch nehmen wie nie zuvor. Ich glaube, es ist das Blut Jesu Christi. Halleluja, es ist das Blut Jesu Christi. Und auch dazu habe ich dir ein interessantes Zeugnis, das ich auch diese Woche bekommen habe. Und zwar von jemandem, der was Interessantes erlebt hat, als er eine Botschaft gehört hat schon vor einiger Zeit hat er diese, also die Botschaft ist schon von vor einiger Zeit, aber er hat sie sich jetzt angeschaut und während des Lobpreises in der Anbetung Jesu, also da war auch Lobpreis drauf auf dieser Botschaft, betete ich immer wieder in Sprachen und aufgrund innerer Unruhe, die er hatte bezüglich des Coronavirus, betete ich um Schutz für meine Frau und mich, als der Heilige Geist mir in meinem Geist plötzlich ein Bild zeigte, wie das Blut Jesu langsam über uns beide fließt. Halleluja. Zieh das einfach mal gerade, auch wenn du zu Hause bist mit deinem Ehepartner, zieh es einfach mal über euch fließen. Als das Blut dann über uns geflossen war, führte mich der Heilige Geist weiter zu unseren Familien. Ich hatte den Eindruck, dass ich für diese auch um Schutz beten sollte. Daraufhin kam wieder ein Bild. Ich sah die Familiennamen, also der verschiedenen Familien, die mit ihm verwandt sind. Und ich sah, wie das Blut Jesu langsam über die Familiennamen floss. Als das beendet war, wollte der Heilige Geist, dass ich für ganz Europa bete. Und wieder bekam ich die gleiche Art von Bild. Ich sah, wie das Blut Jesu über die ganze Landkarte von Europa floss. Als letztes war dann die ganze Welt dran. Ich hatte den Eindruck, dass ich auch für die ganze Welt beten solle. Als ich das tat, zeigte mir der Heilige Geist die ganze Weltkarte. Und wieder floss das Blut Jesu langsam über die ganze Weltkarte. Mir wurde klar, dass Jesus die ganze Welt in seinem Blut reingewaschen hat und dass der Coronavirus keine Macht über die Welt hat, denn das Blut Jesu ist unser Schutz. Vorhin, als ich den Livestream des Sonntagsgottesdienstes gesehen habe, hat Irina das Abendmahl durchgeführt und als sie den Kelch hob und sagte, dass das Blut Jesu unser Schutz ist, unter anderem auch vor dem Coronavirus, wurde mir dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist wieder bewusst. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist das, worunter du dich stellen solltest in dieser Zeit. Das Blut Jesu ist dein Schutz. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Schutz für deinen Körper. Schutz für die Kraft deines Körpers. Ja, grenzenlose Kraft für deinen Körper. All das sind Konsequenzen der Herrschaft der neuen Schöpfung. Bis hin zur Herrschaft über den Tod. Und ich habe euch auch in letzter Zeit immer wieder einige Zeugnisse erzählt, einfach, die wir erlebt haben in den letzten in der jüngeren Vergangenheit einfach, wo wirklich buchstäblich Totenauferweckungen stattgefunden haben durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Umfeld, in unserem Dienst. Halleluja. Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung. Wir gehen zum nächsten Teil weiter auf der Folie. Ja, Tod, das hatten wir, genau zur nächsten Folie. Halleluja. Noch weiter macht die komplette Folie drauf. Genau, der nächste Bereich ist ist der Bereich der Finanzen. Ja, auch darüber hatten wir gesprochen und gerade jetzt bei der letzten Konferenz mit Nancy im Februar hatten wir da einen starken Durchbruch, weil Gott uns wirklich diese Offenbarung gegeben hat, im Raum der Herrlichkeit, gemäß Jesaja 60, Vers 5 bis 7, im Raum der Herrlichkeit ist wirklich ein grenzenloser Vorrat an Ressourcen und damit auch Finanzen. Und weißt du, das Entscheidende ist immer, mit welchem Geist verbindest du dich? Verbindest du dich mit dem Geist der Angst und der Sorgen in der Welt, auch was die Wirtschaft angeht jetzt in dieser Zeit? Weißt du, dann kommst du drunter. Und Angst und Sorgen wird Mangel anziehen. Weil wovor ich mich fürchte, sagt der Hiob, das kam über mich. Also Sorgen wird Mangel anziehen. Aber wenn du dich verbindest mit der Realität des Wortes von Jesaja 60, Vers 1 bis 7, lies es einfach selber nochmal nach, ja, wo es heißt, die Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir geht der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und dann kommt diese Beschreibung, wie der Reichtum der Nationen, der Reichtum der Welt dorthin fließt, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Da, wo du dich mit dieser Herrlichkeit verbindest, verbindest du dich sozusagen mit dem Ort, zu dem die Ströme der Finanzen, die Ströme der Versorgung, die Ströme der Ressourcen hinfließen. Weißt du, und dort gibt es keinen Mangel. Dort ist Grenzenlosigkeit in Bezug auf Ressourcen und in Bezug auf Finanzen. Halleluja. Weißt du, was auch immer Gott dir zu tun gibt, wird er finanzieren. Wenn du einfach seine Projekte vorantreibst, ja, so wie wir das Projekt dieses Gemeindezentrums vorangetrieben haben die letzten Jahre, und wir sind so dankbar, dass wir jetzt drin sind, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, Halleluja, und wir werden es weiter in Schuss bringen, auch was noch fehlt, die Klimatisierung für das Café und den Jugendgottesdienstraum werden wir in Auftrag geben, sodass es diesen Sommer da auch gut auszuhalten ist in diesem Bereich. Weißt du, weil ich glaube, jetzt ist die Zeit, ich habe diese Prophetie am Dienstag gelesen, im Intensivabend von diesem Propheten aus Arizona, der gerade jetzt in dieser Zeit, vor ein paar Tagen diese Prophetie freigesetzt hat, spezifisch für Deutschland, und gesagt hat, jetzt ist die Zeit, wirklich in Deutschland Gebäude zu bauen, jetzt ist für die Gemeinde, jetzt ist die Zeit, Gebäude in Schuss zu bringen, jetzt ist die Zeit, Raum zu machen für die kommende Ernte, weil macht euch bereit, hat er gesagt, auf einen goldenen Sommer, einen Sommer der Erweckung, einen Sommer des Durchbruchs, einen Sommer, wo Gottes Herrlichkeit in einer mächtigen Weise ausgegossen wird. Und ihr werdet all die Gebäude und ihr werdet all die Räume und ihr werdet all die Ressourcen und ihr werdet all die Möglichkeiten und die Netzwerke, die ihr jetzt schafft, auch die Gebetsnetzwerke, die Jüngerschaftsnetzwerke, die Gloryhäuser, die Glory Life Schule, all das werdet ihr unbedingt brauchen, weil es wird explodieren. Halleluja, und ich glaube das. Weißt du, und ich glaube, dass Gott alles, was er in Auftrag gibt, auch finanziert. Das heißt, Finanzen sind nie ein Hindernis. Amen. Sag nie, Finanzen hinder mich. Nein, sondern wenn du tust, was Gott dir sagt, wenn du tust, was Gott dir zeigt, wenn du seine Projekte vorantreibst, dann zapfst du diesen grenzenlosen Raum seiner Herrlichkeit an, weil was aus der Herrlichkeit geboren ist, dahin fließen die Ressourcen Gottes, dahin fließen auch die Finanzen, und du wirst nie Mangel haben, und er wird sich um dich persönlich absolut genauso kümmern, weil wer zuerst trachtet nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dem wird alles andere auch für ihn persönlich zufallen. Halleluja. Das heißt, dir wird alles zufallen, was du brauchst. In Jesu Namen. Halleluja. Du wirst keinen Mangel haben. Du selber wirst versorgt sein und du wirst überreich sein, wie 2. Korinther 9, Vers 8 sagt, zu jedem guten Werk, also für all die Projekte Gottes. Grenzenlose Herrschaft im Bereich der Finanzen ist ein Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung. Genauso wie der nächste Bereich, die Herrschaft im Bereich der Zeit. Und darüber habe ich bei der Konferenz gesprochen, und wir haben das auch demonstriert und wir haben gesehen, auch was für Wunder passiert sind, auch gerade bei der Konferenz. Spezifisch zum Beispiel ein Mann hat Zeugnis gegeben, der seit 55 Jahren aufgrund eines Autounfalls, den er vor 55 Jahren hatte, extreme Schmerzen in der Lendenwirbelsäule hatte, weil der Lendenwirbel zertrümmert war damals. Und der einfach, als wir im Raum des Geistes, wir haben das freigesetzt im Raum, dass Dinge, die vor so und so und so und so vielen Jahren passiert sind, dass sie zurückgenommen werden in der Zeit und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Man nennt es Zeitrücknahme. Zeitrücknahmewunder. Ja? Rücknahmewunder steht hier. Ja? Und in dem Moment, wo wir seinen Rücken, und es sind viele andere, die gleichzeitig passiert, ich habe da ja die Leute freigesetzt, dass sie füreinander das auch freisetzen. Und so haben wir ganz, ganz viele Zeugnisse bekommen von dem, was passiert ist in dem Moment. Und viele, viele Menschen sind geheilt worden. Und dieser Mann eben ist von seinen Beschwerden, die er 55 Jahre hatte, geheilt worden und befreit worden, weil der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt worden ist. War ein Zeichen der Herrschaft über die Zeit. Zeitverkürzungswunder. ja, wo es darum geht, dass wenn der Arzt zum Beispiel sagt, okay, das braucht ein Jahr, um wieder zu verheilen, dann können wir tatsächlich als neue Schöpfung haben wir Herrschaft, und das wird auch nochmal ein ganz eigenes Thema sein in der Glory Life Schule. Also wenn du jetzt nicht alles verstehst, wenn du vielleicht neu dazugekommen bist zur Schule, dann mach dir keine Gedanken. Es wird alles noch näher erklärt, und ich habe es auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder näher erklärt. Weißt du, dann kann Gott Zeiten verkürzen. Gott kann einen Zeitpunkt aus der Zukunft nehmen und kann es ins Jetzt bringen. Und dann sprechen die Ärzte von einem Wunder, weil sie sagen, okay, in einem Jahr passiert's. Und dann sagst du, nein, nicht in einem Jahr, ich nehme diesen Zeitpunkt von einem Jahr zurück, bis ins Jetzt. Und dann ist es jetzt passiert. Halleluja. Preist den Herrn. Zeitverkürzung, genauso Zeitdehnungswunder für alle die mehr Zeit brauchen. Ja. Jetzt hast du vielleicht eh gerade ein bisschen mehr Zeit, aber wie von euch haben schon gesagt, ich brauche mehr Zeit oder ich habe keine Zeit. Nein, im Raum der Herrlichkeit ist grenzenlose Zeit. Auch hier müssen wir unser Sprechen ändern. Als neue Schöpfung sollten wir nicht sprechen, wir haben zu wenig Zeit. Weil wir haben Herrschaft über die Zeit. Die Zeit ist genauso eine geschaffene Dimension wie die Materie und wie alles andere, was du hier siehst. Genauso ist die Zeit geschaffen in Gott. In Gott ist alle Zeit. Ja? Gott ist ewig. Das heißt, in ihm ist alle Zeit, und damit ist gleichzeitig in ihm keine Zeit, weil er nämlich damit jetzt ist, immer jetzt ist, immer im Jetzt ist. Und somit gibt es in ihm auch kein Zeitproblem. Und somit gibt es in Christus kein Zeitproblem, weil in Christus ist alle Zeit, die du dir vorstellen kannst, enthalten. Und so wie Josua damals, als er im Tale Avalon gegen die Feinde mehr Zeit brauchte, der Sonne befohlen hat, stillzustehen, und ein ganzer Tag lang ist die Sonne nicht untergegangen, und ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal gelesen, dass die NASA sogar festgestellt hat oder berechnet hat, dass tatsächlich da ein Tag fehlt im Kalender. Interessant, ja? Tatsächlich hat Gott offensichtlich damals wirklich die Zeit angehalten für einen Tag für Josua, weil er mehr Zeit brauchte. All das ist möglich als neue Schöpfung. Halleluja. Also sprich es dir. Amen. Gib dich mit nichts anderem zufrieden. Herrschaft im Bereich der Zeit. Damit verbunden ist auch Herrschaft im Bereich des Raumes. Ja, auch darüber haben wir schon gesprochen. Übernatürliche Versetzungen. Bilokation, Trilokation. Ja, wenn Menschen, Jeff Jensen zum Beispiel, ein Freund von mir, hat es mal erlebt, wo er an zwei Orten gleichzeitig von den Leuten gesehen wurde, an zwei Orten gleichzeitig mit den Leuten gesprochen hat, und sie haben hinterher geschworen, dass sie mit ihm geredet haben und haben ihm gesagt, was sie geredet haben, aber er war an einem anderen Ort gleichzeitig. Ja, im Geist ist es möglich, ja, an drei Orten gleichzeitig, an zwei Orten gleichzeitig, wie auch immer. All das ist möglich, weil wir Herrschaft haben über den Bereich des Raumes. Halleluja. Preist den Herrn. Versetzungen im Geist. Übernatürliche Versetzungen im Geist. Von einem Ort an den anderen. Ja, Reisen im Geist. Und auch der ganze Bereich von, weißt du, dass die Herrlichkeit Gottes außer Raum und Zeit ist. Ja, und das ist das Geniale. Deswegen funktioniert Livestream so gut. Weißt du das? Deswegen ist Livestream so eine gute Sache. Weil du bist zwar nicht hier im Raum, aber die Herrlichkeit Gottes ist eine Substanz, die jenseits des Raumes und der Zeit ist. Das heißt, dieselbe Substanz, die jetzt hier ist, hier in diesem Raum heute Abend, ist genauso eins zu eins bei dir im Wohnzimmer, wenn du dich im Geist darauf eintunst und damit verbindest. Ist genauso da, weil es außer Raum und Zeit ist. Ja. Ich habe jetzt ein Zeugnis gerade bekommen, auch letzte Woche, von jemand aus unserem Heilungsteam. Die wurde im Auto angerufen oder hat telefoniert aus dem Auto. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist ja teilweise gar nicht so einfach, jemanden zu besuchen, der krank ist. Und sie hat aus dem Auto gebetet für einen HIV-kranken Mann in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. Und sie hat die Kraft Gottes freigesetzt. Und während sie gebetet hat, aus dem Auto heraus für diesen Mann in der Nähe von Frankfurt, hat sie gehört, dass ihn Dämonen durch Schreien verlassen haben. Schreiend haben ihn Dämonen verlassen. Und dann war dieser Mann einige Zeit danach nicht ansprechbar. Aber dann hat er bezeugt, dass er eine sehr starke Befreiung erlebt hat. Und am nächsten Tag hat er 3 Stunden lang intensiv, sehr intensiv, schreibt sie, Sport getrieben und spürte keinerlei Müdigkeit. Und das war für viele Jahre für ihn nicht mehr möglich gewesen. Und er hat dann erzählt, dass er spürte, dass der HIV-Geist ihn verlassen hat. Preis den Herrn. Und da stehen wir mit ihm im Glauben und dass es auch medizinisch bestätigt wird. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass tatsächlich die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes, weißt du, von einem Ort an den anderen gehen kann, um die ganze Welt rum theoretisch, über Telefon, über Video, auch über Tücher und Kleidungsstücke, die wir hier segnen und wo wir Leute damit segnen. Du hast ja die Möglichkeit, auch jetzt, auch in dieser Corona-Zeit, kannst du hier im Büro Tücher bestellen, die du Kranken auflegst, weil wir einfach hier in diesen Sonntagsgottesdiensten, die wir hier machen, in den Livestream-Gottesdiensten, legen wir einfach diesen Tüchern die Hände auf und wir setzen die Herrlichkeit Gottes frei. Und wenn sie dann zu dir kommen, dann setzt sich die gleiche Herrlichkeit dort frei, wo du bist, und die gleichen Zeichen und Wunder passieren da für die Kranken, und die werden gesund und die Dämonen fahren aus und so weiter, so wie es in Apostelgeschichte 19, Vers 17, glaube ich, steht. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes ist außer Raum und Zeit. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt gehen wir noch zu einem weiteren Bereich heute Abend, über den wir noch nicht gesprochen haben in diesem Zusammenhang. Und zwar die Herrschaft der neuen Schöpfung über den Bereich der Dämonen. Halleluja. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit auch ganz wichtig, also dass du dir dessen bewusst wirst und dir bewusst machst, dass du tatsächlich als Christ, als Sohn Gottes Herrschaft hast über dämonische Mächte. Und zwar grenzenlos. Weißt du, manche Christen haben da falsche Vorstellungen und sie denken, ah ja, der Geist, mit dem ich es da zu tun habe, das ist ein zu heftiger Geist für mich. Ja, und sie trauen sich da nicht richtig ran. Aber ich sage dir, jeder Geist, der dich angreifen kann, über den hast du auch die Autorität. Halleluja. Wenn er dich angreift, dann hast du auch die Autorität. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du einfach irgendwelche Weltbeherrscher der Finsternis alleine angehen sollst, was weiß ich, das macht einfach keinen Sinn, einfach vom Geistlichen her, wenn du jetzt einfach sagst, okay, jeder Geist des Islam verschwindet jetzt aus Deutschland, du als Alleiniger, das ist schwierig zu beten, weil dafür brauchst du den ganzen Leib Christi, der zusammensteht in Einheit und in Autorität, damit solche Dinge angegangen werden können. Aber was dich persönlich angreift, verstehst du, was gegen dich persönlich kommt, darüber hast du immer Autorität. Davon kannst du immer ausgehen. Grenzenlose Autorität. Es gibt keinen zu dicken Dämon für dich. Und es gibt keinen zu bösartigen Dämon für dich. Und es gibt keinen zu heftigen Dämon für dich. Und ich sage dir, wenn er dich angreift durch eine andere Person, die vielleicht Befreiung braucht, du betest für eine Person und dann manifestiert sich ein Dämon. Ich habe es schon öfters erlebt. Und dann schreit der Dämon aus der Person raus. Ich gehe nicht. Du hast keine Chance. Ich habe ein Anrecht an diese Person. Oder was auch immer der Dämon dann redet. Weißt du, du weißt, du hast Autorität über ihn. Amen. Und in solchen Situationen fange ich dann immer an zu lachen. Und sagt dem Dämon, Dämon, du weißt sowieso, dass du gehen musst. Also geh am besten ohne Theater und geh jetzt in Jesu Namen. Und wenn der Dämon merkt, dass du glaubst, was du sagst, weißt du, dann kann er nicht bleiben. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieses Bewusstsein der Autorität eingehen. Halleluja. Eintreten, dass wir uns das bewusst machen. Weißt du, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Also die Frage sollte sich überhaupt nicht mehr stellen für dich, wenn du mit einer Herausforderung geistlicher Natur konfrontiert bist in deinem Alltag. Es kann sein Spannung am Arbeitsplatz, Stress, Angst, Sorgen, was auch immer gerade jetzt auch in dieser Zeit so rumfliegt, Verwirrung, keine Ahnung, was alles das sein mag. Wenn dich was antackert, dann kannst du automatisch wissen, in dir ist alles, was es braucht, um genau diesem Geist jetzt zu befehlen, dass er dich verlassen muss. Lass dir nichts anderes mehr einreden. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dir nicht einreden, oh, das ist jetzt zu groß für mich. Nein, ist nicht zu groß. Gut, du kannst jemand anders dazu nehmen. Wenn zwei über eine Sache übereinstimmen, dann wird sie ihn werden. Okay, kann die stärken. Es ist nicht verboten als Christ, sich eins zu machen oder einen geistlichen Leiter anzurufen, dass er mit dir betet oder sich mit dir eins macht. Oder hier bei uns im Gebets- und Beratungs- und Gebetsdienst anrufen oder im Heilungsdienst am Sonntag anrufen. Das ist wunderbar, dann macht sich jemand eins für dich. Aber grundsätzlich kannst du wissen, es gibt nichts, was gegen dich kommt, über was du nicht Autorität hast. Selbst wenn es Dinge sind, die vielleicht wirklich einen größeren Bereich umfassen, wie zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel bei Jesus, als er zum ersten Mal in dieses 10-Städte-Gebiet kam, ja, das Gebiet von Gerasa, da ist er in diese Region zum ersten Mal gekommen und das Erste, was passiert ist, als er in diese Region kam, war, dass ein Besessener aus den Grabhöhlen auf ihn zugelaufen kam und ihn anbrüllte und sagte, ah, du Sohn Davids, wer bist du? Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen oder was? Das heißt, dieser extrem Besessene wurde durch die Präsenz von Jesus, beziehungsweise die Dämonen in ihm, so muss man sagen, wurden durch die Präsenz von Jesus aufgerührt und sind sozusagen gegen Jesus in diesem Moment gekommen. Und wie wir dann sehen, aus dem Bericht sehen wir, dass tatsächlich diese Dämonen, die in diesem Besessenen waren, es war ja nicht nur ein Dämon, sondern Jesus fragt ihn ja dann, wie er heißt. Und dann sagt er Legion, denn wir sind viele. Und Legion, das wisst ihr, im Römischen Reich, das waren 2.000-3.000 Leute, eine Legion Soldaten. Also kannst du davon ausgehen, 2.000-3.000 Dämonen in dieser Person drin. Also schon einiges. Und wenn wir uns den Verlauf der Geschichte ansehen, dann stellen wir fest, dass tatsächlich diese Dämonen offensichtlich Herrschaft hatten über ein ganzes Gebiet. Weil als Jesus die Dämonen aus diesem Mann austrieb, da kam die ganze Region in Aufruhr. Das heißt, die Menschen aus der ganzen Umgegend kamen und sie baten Jesus, dass er ihr Gebiet verlässt. Ja, weil sie bekamen Angst. Sie sagten, wow, das ist uns eine Nummer zu hoch. Offensichtlich ging es um Mächte und Gewalten, die eine ganze Region und ein ganzes Gebiet im Griff hatten. Und Jesus hat diese Dämonen ausgetrieben, weil der in ihm ist, natürlich größer ist als der in der Welt, das ist ja Gott. Aber weißt du, bei dir ist es nicht anders. Und als Jesus dann einige Zeit später, du kannst es dann nachlesen, glaube ich, in Markus 7, kannst du das finden, Markus 7 ab Vers 31, da kommt Jesus wieder zurück in dasselbe Gebiet. Er geht ja dann, sie bitten ihn, dass er das Gebiet verlässt. Aber weißt du, das war nicht das Ende vom Lied, sondern er kam natürlich wieder zurück. Und als er zurückkam, war die Situation vollkommen verändert im Vergleich zum ersten Mal. Die Menschen kamen aus der ganzen Umgegend zu ihm. Und das Erste, was sie machten, sie brachten einen Taubstummen zu ihm, der sofort geheilt wurde. Und dann begann eine gewaltige Erweckung in diesem 10-Städte-Gebet. Aber die Voraussetzung dafür wurde geschaffen, als Jesus diese Mächte, diese Dämonen aus dem besessenen Gerasener ausgetrieben hat. Und weißt du, da kannst du sehen, da gibt es Ebenen der Herrschaft über die dämonische Welt, die ganze Regionen verwandeln kann. Halleluja. Und ich glaube, dass einige hier zuhören und du wirst in deinen Lebzeiten noch erleben, wie durch dich und durch deinen Dienst, durch dein Sprechen, durch die Autorität, die du wahrnimmst, wie ganze Städte, ganze Orte, ganze Regionen verwandelt werden für die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Preis den Herrn. In Jesaja 19, 21 hast du dieses Beispiel, wo die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit diese Nation Ägypten an einem Tag zum Herrn kommen wird. Weißt du, stell dir mal Ägypten vor, was glaubst du, was da alles an Dämonen sind, die Menschen momentan noch abhalten, zu Jesus zu kommen? Natürlich gibt es auch viele Gläubige in Ägypten, genauso wie es auch in Deutschland natürlich Gläubige gibt, aber stell dir mal vor, eine ganze Nation kommt zum Herrn an einem Tag. Da müssen so viele Dämonen einfach fliehen, von einem Moment auf den anderen. Das ist der Hammer, verstehst du? Die Region von Gerasa war schon gewaltig, die ganzen Dämonen raus und dann Erweckung begonnen. Aber stell dir mal vor, was passiert, damit eine ganze Nation zum Herrn kommt, da spritzt es nur von Dämonen, die raus müssen. Halleluja. Aber die Bibel sagt, es wird kommen. Amen. Und es hat was damit zu tun, dass die Söhne der Herrlichkeit sich in dieses Bewusstsein der Herrschaft hineinbewegen. Weißt du, grenzenlose Herrschaft über Dämonen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir kollektiv als Leib Christi aufstehen. Weißt du, ein ganzes Land kommt nicht zum Herrn, nur weil einer jetzt spricht. Sondern wenn wir als Christen alle gemeinsam sprechen, ich sage dir, wenn und ich glaube, dass Gott auch die Corona-Krise dazu verwenden wird, wirklich die Mauern auch zwischen Christen fallen zu lassen, wirklich das Finger ausstrecken, das negative Reden übereinander, nur weil jemand eine andere Prägung hat oder weil jemand eine andere Sicht hat oder wie auch immer, das negative Reden übereinander wird fallen und der Leib Christi wird zusammenrücken und er wird eins werden wie nie zuvor. Und ich sage dir, wenn dieser Leib in Einheit spricht, wow, die Bibel sagt, an einem Tag kann eine ganze Nation zum Herrn kommen. Halleluja. Wollen wir das ergreifen im Glauben? Halleluja. Grenzenlose Autorität, grenzenlose Herrschaft. Halleluja. Lass uns einfach mal aufstehen zusammen, einfach wenn du am Video bist. Ich möchte an der Stelle einfach für uns beten und möchte es einfach freisetzen. Auch das in der nächsten Stunde werde ich weitermachen mit der Herrschaft im Bereich des Wissens, des Verstandes, der Weisheit und der Erkenntnis, weil auch in diesem Bereich haben wir tatsächlich in Christus Herrschaft. Aber heute Abend möchte ich einfach wirklich diese Herrschaft im Bereich, im Luftraum freisetzen über dir. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir als Christen den Luftraum beherrschen. Die neue Schöpfung hat Autorität über den Luftraum. Und ich sage jetzt, Vater, in dem Namen Jesu Christi, wo auch immer die Söhne zuschauen, ich spreche dir zu, du hast Autorität und Herrschaft über den Luftraum in deiner Nachbarschaft. Du hast Autorität und Herrschaft über den Luftraum in deiner Straße. Du hast Autorität und Herrschaft über den Luftraum in deiner Stadt, in deiner Nation, in dem Namen Jesu Christi. Und wir gemeinsam, wir nehmen unseren Stand ein für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz, für Liechtenstein, für Spanien, für Frankreich, wo auch immer die Söhne der Herrlichkeit verteilt sind, Herr. Und wir sagen, Herr, wir nehmen unseren Stand ein, wir nehmen unseren Platz ein. Grenzenlose Herrschaft, Herrschaft über die Materie, Herrschaft über die Zeit, Herrschaft über den Körper und Herrschaft über Dämonen, Herr. In dem Namen Jesus. Danke, Vater, dass jetzt die Zeiten der Herrschaft der neuen Schöpfung angebrochen sind, Herr. Danke, Herr, dass wir bestimmen, welche Atmosphäre um uns herum herrscht. Danke, dass wir bestimmen, wie wir uns fühlen. Halleluja. Danke, dass wir bestimmen, welche Geister sich um uns herum bewegen können. Danke, dass wir bestimmen, wie unser Körper sich fühlt, Herr. Danke, dass wir Autorität haben im Bereich des Körpers. Danke, dass wir Autorität haben über alle Macht der Krankheit. Danke, dass wir Autorität haben über jeden Virus. Herrschaft. Über jeden Virus, übernatürliche Einhüllung, Umhüllung mit dem Blut Jesu Christi. Danke, Vater, für diese Herrschaft, die wir haben in dir, Herr. Danke für diese Herrschaft, die wir haben über die Materie, Herr. Danke, Vater, für kreative Wunder, die weiter geschehen, Herr, bei den Söhnen und Töchtern, Herr. Danke, Vater, für Wunder der Rematerialisierung. Ich habe im Geist einen Ring gesehen, der sich rematerialisiert in dieser Zeit. Und zwar, ich habe gesehen, der Ring ist was mit Gold und er ist was Rotes. Vielleicht Rubin, ich weiß nicht, aber ich habe Gold und Rot gesehen bei diesem Ring. Und du hast ihn vielleicht schon eine Weile verloren und du weißt nicht, wo er ist. Vielleicht hast du aufgegeben, ihn zu suchen. Aber der Herr sagt, er wird auftauchen an einem Ort, wo du ihn findest, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Wunder der Herrschaft im Bereich der Materie. Materialisierung, Rematerialisierung. Halleluja. Danke, Jesus. Übernatürliche Reparaturwunder. Ja, ein Auto, als ich vorher das Zeugnis vorgelesen habe mit dem Auto, da glaube ich, dass jemand auch berührt worden ist, der selber momentan ein Problem mit dem Auto hat. Und du bist ermutigt worden, da reinzusprechen und wirklich für übernatürliche Reparatur zu vertrauen und zu glauben. Und ich spreche dir das zu, in dem Namen Jesu Christi. Ich spreche dir die Wunderkraft Gottes zu. Ich spreche dir zu, du regierst und herrschst im Raum des Geistes über die Materie. Du regierst und herrschst über die Gegenstände. Du regierst und herrschst über die Körperteile. Du regierst und herrschst über Knochen, Sehnen, Nerven, Bänder und Organe. Und du regierst und herrschst auch über den Bereich der Zeit in dem Namen Jesus. Und du hast alle Zeit, die du brauchst. Und gleichzeitig kannst du übernatürlich Dinge in der Zeit verkürzen, die zu lange dauern. Ja, wir sagen wirklich auch im Raum des Geistes, wir sprechen Verkürzung aus, auch für diesen Shutdown in dem Namen Jesu Christi. Wir sagen, da wo jetzt alles Mögliche im Raum schwirrt, was Leute sagen, wie lange das alles gehen kann. Wir sagen nein, wir sagen so, wie Gott es bestimmt hat, so wie Gott es gesagt hat. Wir sprechen übernatürliche Verkürzung im Raum des Geistes für diesen Shutdown in dem Namen Jesu. Und wir sagen, die Orakel und die Wahrsagerei der Zauberpriester platzt in dem Namen Jesus. All die falschen Prophezeiungen, all die falschen Dinge, die reingestreut werden, auch über die Medien, all die Panikmache in dem Namen Jesus geht runter und wir sprechen übernatürliche Verkürzung im Raum des Geistes für diesen Shutdown und wir setzen die entsprechende göttliche Weisheit, übernatürliche Erkenntnis frei, über Politikern und Verantwortlichen, über Virologen und Experten in dem Namen Jesu Christi, sodass diese Zeit verkürzt wird. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, für unsere Herrschaft, Herr. Danke, Herr, dass wir stehen gemeinsam im Raum des Geistes als neue Schöpfung. Nimm einfach zum Schluss, nimm einfach deinen Stand ein. Sag einfach, jawohl, ich stehe als neue Schöpfung. Jawohl, ich nehme meinen Stand ein der Herrschaft über all diese Dimensionen und Bereiche der alten Schöpfung. Ich herrsche und ich regiere als neue Schöpfung im Raum des Geistes. Und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Auch dieser Geist, ich sehe gerade einen Geist in einem Kind, einfach das wirklich Probleme macht. Ich hatte vorher auch ein Wort der Erkenntnis, ich weiß aber nicht, ob es das gleiche Kind ist, aber ich sehe einfach einen Geist, der wirklich ein Kind richtig am Wickel hat, sodass es richtig dämonisch einfach auch deine Familie teilweise durcheinander bringt. Und in dem Namen Jesu Christi befehlen wir diesem Geist, jetzt dieses Kind zu verlassen. Und wir setzen den Frieden Gottes frei, der höher ist als alle Vernunft, in Jesu Christi Namen. Halleluja. Oh, preist den Herrn, ihr Söhne der Herrlichkeit, ihr Weltveränderer. So gehen wir gemeinsam vorwärts. Ich sage dir, nichts und niemand kann uns standhalten. Grenzenlose Herrschaft über Dämonen. Grenzenlose Herrschaft über den Geist der Paranoia in der Welt. Grenzenlose Herrschaft über den Geist der Lüge und der Verblendung. Grenzenlose Herrschaft in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt darfst du mal dem Herrn einen kräftigen Applaus geben, da wo du bist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich und wir geben dir die Ehre, Herr. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt säen wir noch hinein in diesen Boden der Herrlichkeit Gottes, diesen Boden der Herrschaft Gottes. Wir säen hinein in diese grenzenlosen Ressourcen, in diesen Raum der grenzenlosen Ressourcen. Und du hast wie immer die Möglichkeit, auf drei Arten und Weisen zu geben, heute Abend zu säen, so wie der Heilige Geist dich führt. Entweder du kannst geben in Form von Überweisung, du kannst überweisen auf unser Konto. Die IBAN-Nummer steht hier an der Wand. Oder du kannst direkt über PayPal geben, da stehen auch die Daten hier an der Wand. Oder du kannst über Kreditkarte geben, indem du auf unsere Glory Life Website den Spenden-Button gehst und dort deine Kreditkartendaten eingibst. Und du kannst geben, einfach wie der Heilige Geist es dir zeigt. Einfach frag den Heiligen Geist, was soll ich investieren? Einfach in das, was jetzt passiert. Weißt du, jetzt ist die Zeit, wo wir investieren müssen. Jetzt investieren wir. Wir investieren hier im Zentrum. Weißt du, wir erweitern die Bürozeiten, wir erweitern die Zeiten für Beratung und Gebet, weil der Bedarf so riesengroß ist. Letzten Sonntag gab es 300 Anrufe, die nicht durchgekommen sind, ja, als wir Heilungsgebet angeboten haben nach dem Gottesdienst. Unsere Heilungsdiener haben komplett durchgebetet. Immer wenn einer aufgelegt hat, hat sofort wieder geklingelt. Und 300 sind nicht durchgekommen. Jetzt am kommenden Sonntag werden wir mit der vierfachen Zahl an Heilungsdienern die Leitungen abheben. Ja, wir haben ja beliebig viele Leitungen hier im Zentrum. Also ihr könnt eure Freunde, Bekannte, Verwandten ermutigen, jetzt am Sonntag einzuschalten zum Livestream um 10 Uhr. Im Anschluss, wie gesagt, gibt es Heilungsgebet. Und diesmal ist die Chance wirklich sehr gut, dass sie auch tatsächlich durchkommen. Ja, und gleichzeitig haben wir einfach auch gesehen, weißt du, der Bedarf für Beratung und Gebet in dieser Zeit ist wie nie zuvor. Und deswegen haben wir einfach uns auch entschlossen, hier von unserem Büro aus die Beratungs- und Gebetszeiten zu erweitern. Und wir haben zusätzliche Zeiten jetzt eingeführt, die gelten ab diesem Samstag bereits. Und zusätzlich zu den Beratungs- und Gebetszeiten Montag 10 bis 13 Uhr und Freitag von 14 bis 17 Uhr haben wir jetzt noch Montag 17 bis 19 Uhr, Dienstag 17 bis 19 Uhr, Mittwoch 19 bis 21 Uhr, Donnerstag 17 bis 19 Uhr und Samstag 17 bis 19 Uhr. Unter unserer Büronummer erreichst du Leute von unserem Team, erreichen Menschen Leute von unserem Team, wenn sie Beratung und Gebet brauchen. Die anderen Bürozeiten, normale Bürozeiten gelten natürlich weiterhin, die stehen jetzt hier nicht. Die normalen Bürozeiten, die sind unabhängig davon. Bitte zu den normalen Bürozeiten nicht wegen Beratung und Gebet anrufen, weil sonst können unsere Mitarbeiter nicht mehr arbeiten, sondern zu diesen Zeiten bitte für Beratung und Gebet anrufen. Das ist ein neuer Dienst, den wir ins Leben rufen, weil jetzt ist die Zeit, weißt du, wo wir investieren in die Menschen, wo wir investieren in die Ratsuchenden, Menschen mit Not einfach investieren. Und deswegen einfach auch in Finanzen investieren wir in das Reich Gottes. Und wenn du das tust, weißt du, dann wirst du in deinem Tun absolut gesegnet sein. Also du darfst dich jetzt einfach nochmal, wir machen nochmal die Infos für die Finanzen nochmal an die Wand, für die jetzt noch nicht, die Info noch nicht haben, genau. Und dann machen wir uns einfach alle eins. Irina, bring mal unsere Verpflichtung, weil wir machen es hier mit Verpflichtungserklärung, wie ihr das ja kennt. Und dann tun wir es dann nachher überweisen. Halleluja. Aber wir machen uns eins jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr. Und wir danken dir, Vater, für die Söhne und Töchter Gottes, die jetzt gegeben haben oder dabei sind zu geben oder in den nächsten Tagen das überweisen, was Gott ihnen gerade jetzt gezeigt hat, Herr. Und wir segnen euch in dem Namen Jesu Christi mit dieser Ernte, die 30-fach, 60-fach und 100-fach hervorkommt. Denn indem ihr investiert in das Reich Gottes, dem die Zukunft gehört, indem ihr investiert in das Hervorkommen der neuen Schöpfung, der Söhne der Herrlichkeit, die jetzt ihre Herrschaft wahrnehmen in dieser Zeit, indem ihr da hinein investiert, trachtet ihr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles, was ihr braucht, wird euch hinzugetan werden und ihr werdet in allem, alle Zeit, überreich sein, ihr werdet in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sein zu jedem guten Werk. Halleluja. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Am Sonntag, jetzt um 10 Uhr, wie ich schon gesagt habe, haben wir wieder Herrlichkeitsgottesdienst über Livestream. Und zwar mit Abendmahl wieder. Macht euch euren Becher und euer Brot bereit. Letzten Sonntag hatten wir kein Abendmahl, weil Wundergottesdienst war. Aber diesen Sonntag machen wir wieder Abendmahl. Wir machen die nächsten Wochen jeden Sonntag sonst Abendmahl, wenn nicht gerade Wundergottesdienst ist. Auch in dieser Zeit, weil das Blut Jesu unser Schutz ist und der zerbrochene Leib Jesu unser Körper gesund macht. Und deswegen macht ihr es einfach bereit, die Abendmahlskelch und das Brot. Und im Anschluss, wie gesagt, an den Herrlichkeitsgottesdienst am Sonntag dann wieder Heilungsdienst über Telefon, über unsere Heilungsdienst-Hotline. Achtet drauf, wieder 10 Uhr Livestream, nicht 10.30 Uhr, das war letzten Sonntag ausnahmsweise wegen der Zeitumstellung. 10 Uhr ist wieder Livestream-Gottesdienst. Und nächsten Dienstag um 19.30 Uhr haben wir ebenfalls wieder Livestream, und zwar Intensivabend. Wir haben jetzt zwei Intensivabende hintereinander, weil das eine war der fünfte Dienstag im Monat. Nächsten Dienstag ist der erste Dienstag im Monat und Gloryhäuser sind dann erst wieder den Dienstag drauf. Also nächsten Dienstag um 19.30 Uhr könnt ihr euch zuschalten. Hier, das war sehr, sehr stark jetzt am Dienstag gewesen. Also seid mit dabei, 19.30 Uhr Livestream, Intensivabend, hier aus dem Zentrum mit Lobpreis, verschiedenen Predigern, Geistesgaben und so weiter. Für alle, die entweder Glory Live Schüler sind oder unser Download-Abo habt, ihr könnt euch hier live mit zuschalten. Und nächsten Donnerstag natürlich wieder, ihr alle Glory Live Schüler, zum Livestream wieder hier, wieder zwei Lehrstunden mit dem mächtigen Wort Gottes, Lobpreis, Ermutigung, Fluss des Geistes. Sei mit dabei, das wird wieder gewaltig. Halleluja, er lehrt dich weiter und er bringt dich weiter hervor, einfach bei dem, was jetzt für dich in dieser Zeit wichtig ist und wo er dich jetzt hervorbringen möchte und wo er dich hineingestellt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Ansonsten für alle weiteren Informationen könnt ihr euch natürlich nach wie vor an unser Büro wenden, info@glorylife.de oder telefonisch anrufen. Auch was sonst noch läuft an privaten Skype-Treffen und so weiter, Gebetstreffen, was es da für Möglichkeiten gibt. Diejenigen, die unseren Code hier haben für das Gebetsraum, ihr könnt hier auch jederzeit reinkommen und beten hier im Raum. Hier ist genügend Platz, da kommt man sich nicht in die Quere, der Sicherheit als Abstand wird eingehalten, hier kann man immer beten, 24 Stunden rund um die Uhr, die Gegenwart Gottes ist hier, die Herrlichkeit Gottes ist hier, also auch wenn ihr noch in keinem Glory House seid, lasst euch verbinden mit dem Glory House, die meisten finden ja jetzt über Skype statt und über Skype ist ja alles außer Raum und Zeit, das heißt, vielleicht habt ihr jetzt die Möglichkeit, bei einem Glory House mal anzudocken, das vielleicht ein bisschen weiter weg ist, aber ihr habt einfach Gemeinschaft dann über Skype, ja. Und das ist doch eine super Sache und eine gute Gelegenheit. Also wenn du da Infos möchtest, schau auf unsere Website bezüglich den Gloryhäusern oder wende dich an unser Büro, die Astrid ist da. Preist den Herrn. Halleluja. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Das sind die Infos für die kommende Woche. Halleluja. Okay, ansonsten ja, am Sonntag werden wir auch für die Kleidungsstücke und Tücher beten, die wir verschicken. Auch das passiert, preist den Herrn. Aber ich glaube, ansonsten habe ich euch alles jetzt gesagt, was wichtig ist. Halleluja. Dann lasst uns einfach zum Schluss nochmal den Psalm 91 über uns allen proklamieren. Lasst uns gemeinsam diesen Schutz ausrufen. Irina kommt mit dazu nach vorne und wir proklamieren es gemeinsam einfach über euch allen. Und dann werdet ihr mächtig behütet und beschützt sein, auch für die kommende Zeit. Ich bin so froh und dankbar. Wir haben niemanden bei Glory Life, der von Corona infiziert ist. Wir haben niemanden in Quarantäne. Halleluja. Alles wunderbar. Alles läuft bestens. Uns geht's gut. Halleluja. Und so bleibt's auch. Amen. Weil wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wir sagen zum Herrn, unsere Zuflucht. Und unsere Burg. Unser Gott. Wir vertrauen auf ihn. Denn er errettet uns. Von der Schlinge des Vogelstellers. Von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er uns. Und wir finden Zuflucht. Unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr. Ist seine Treue. Wir fürchten uns nicht. Vor dem Schrecken der Nacht. Vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finstern umgeht. Vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an unserer Seite. Zehntausend an unserer Rechten. Uns erreicht es nicht. Nur schauen wir es mit unseren Augen. Und wir sehen die Vergeltung an den Gottlosen. Denn wir haben gesagt, der Herr ist unsere Zuflucht. Herr ist unsere Zuflucht. Wir haben den Höchsten, zu unserer Wohnung gesetzt. So begegnet uns kein Unglück. Und keine Plage naht unserem und Zelt. Denn er bietet seine Engel für uns auf. Um uns zu bewahren. Auf allen unseren Wegen. Auf den Händen tragen sie uns. Damit wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Auf Löwen und Ottern treten wir. Junglöwen und Schlangen treten wir nieder. Weil wir an ihm hängen. Wird er uns erretten. Er wird uns schützen. Weil wir seinen Namen kennen. Wir rufen ihn an. Und er antwortet uns. Er ist bei uns in der Not. Er befreit uns. Und er bringt uns zu Ehren. Er sättigt uns mit langem Leben. Und er lässt uns sein Heil schauen. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Amen. Amen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Yes. Halleluja. Den besten Abend euch noch. Ihr schlaft gut. Genau, ihr seid gesegnet. Halleluja. Bis Sonntag zum Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl. Euch. Das wird wieder eine super starke Zeit. Halleluja. Ladet alle eure Freunde, Bekannte, genau, Verwandte dazu ab. Genau. Teilt den Link. Das ist die Gelegenheit. Wir kriegen so viele Anrufe von Leuten, die noch nie bei Glory Live waren, jetzt in dieser Zeit, und die zum ersten Mal uns über Livestream sehen, und sie werden berührt, und sie empfangen Heilung, und sie bezeugen Wunder. Und sie melden sich zur Glory Life Schule an und so weiter und so fort. Das ist wunderbar. Das ist die Zeit der Erweckung. Ja, Halleluja. Genau. Amen. Und so Amen. Gehen wir vorwärts. Wie ein Mann gehen wir voran. Halleluja. Amen. Amen. Die beste Zeit.